Ja, also grüß Gott, also glaubst du das jetzt? Geht das schon wieder los? Es ist immer dasselbe. Immer bumm, bumm, bumm. Hey, go, go, listen to the groove. Go, go, move your body. Go, go, listen to the groove. Go, go, move your body. Bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm, bumm. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Immer bumm. Ist der Wahnsinn, schaut mal hier, wie die rumhüpfen. Immer bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe. Immer bum, bum, bum, bum, bum, bum. Das ist aber der Bubi, ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Mal leiser den Schmarrn. More and more, fall on the floor. Take control of your body and your core. The beat is pumping, everybody's jumping. Look at your sound, it's really got strong. So come on, come on, let's do it tonight. So come on, come on, everybody feel right. So come on, come on, do the pop. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Rüdiger, was machst denn du da? Hans Rüdiger! Hans Rüdiger! Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Schaut mal hier, wie die rumhüpfen. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab. Ja, wie die Blöden, ja! Bubi fährt voll drauf ab. Ja, der Bubi fährt voll drauf ab.